Sie werden mein Verweilen entschuldigen. Oh, Herr Major, Sie sind ja da. Und ein Vergnügen erwarten ist auch ein Vergnügen. Nun, lieber Tellheim, waren wir nicht vorhin Kinder? Jawohl, Kinder, gnädiges Fräulein. Kinder, die sich sperren, wo sie gelassen folgen sollten. Wir wollen ausfahren, lieber Major, die Stadt ein wenig zu besehen. Und hernach meinem Oheim entgegen. Wie? Ja, er trifft noch heute hier ein. Er brennet, den Mann von Antlitz zu kennen, den seine einzige Erbin gewählt hat. Er kommt als Oheim, als Vormund, als Vater, mich Ihnen zu übergeben. Ach, Fräulein, warum haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Ihren Brief? Ja, ich erinnere mich, Sie schickten mir einen. Wie war es denn mit diesem Briefe, Franziska? Haben wir ihn gelesen oder haben wir ihn nicht gelesen? Was schrieben Sie mir denn, lieber Tellheim? Nichts, als was mir die Ehre befiehlt. Das ist ein ehrliches Mädchen, das Sie liebt, nicht sitzen zu lassen. Gewiss, ich hätte den Brief lesen sollen. Aber was ich nicht gelesen habe, höre ich ja. Ja, Sie sollen es hören. Nein, ich brauche es auch nicht einmal zu hören. Es versteht sich von selbst. Sie könnten eines so hässlichen Streiches fähig sein, dass Sie mich nun nicht wollten? Wissen Sie, dass ich auf Zeit meines Lebens beschimpft wäre? Das ist sie, würde es heißen. Das ist das Fräulein von Barnhelm, die sich einbildete, weil sie reich sei, den wackern Tellheim zu bekommen. So würde es heißen. Denn meine Landsmänninnen sind alle neidisch auf mich. Dass ich reich bin, können sie nicht leugnen. Aber davon wollen sie nichts wissen, dass ich auch sonst noch ein ziemlich gutes Mädchen bin, das seines Mannes wert ist. Nicht wahr, Tellheim? Ja, ja, gnädiges Fräulein, daran erkenne ich ihre Landsmänninnen. Sie werden ihnen einen abgedankten, an seiner Ehre gekränkten Offizier, einen Krüppel, einen Bettler, trefflich beneiden. Ich hörte sowas, wenn ich mich nicht irre, schon heute Vormittage. Da ist Böses und Gutes untereinander. Lassen Sie uns doch jedes näher beleuchten. Verabschiedet sind Sie? Wie ist es gekommen, dass man einen Mann von Ihren Verdiensten nicht beibehalten? Es ist gekommen, wie es hat kommen müssen. Die Großen haben sich überzeugt, dass ein Soldat aus Neigung für Sie ganz wenig, aus Pflicht nicht viel mehr, aber alles seiner eigenen Ehre wegen tut. Was können Sie ihm also schuldig zu sein glauben? Der Friede hat Ihnen mehrere meinesgleichen entbehrlich gemacht. Und am Ende ist Ihnen niemand unentbehrlich. Ich sage den Großen, meinen großen Dank, dass Sie Ihre Ansprüche auf einen Mann haben fahren lassen, den ich doch nur sehr ungern mit Ihnen geteilt hätte. Ich bin Ihre Gebieterin, Tellheim. Sie brauchen weiter keinen Herrn. Sie verabschiedet zu finden, das Glück hätte ich mir kaum träumen lassen. Doch Sie sind nicht bloß verabschiedet, Sie sind noch mehr. Was sind Sie noch mehr? Ein Krüppel, sagten Sie. Nun, der Krüppel ist doch noch ziemlich ganz und gerade. Scheint doch noch ziemlich gesund und stark. Lieber Tellheim, wenn Sie auf den Verlust Ihrer gesunden Gliedmaßen betteln zu gehen denken, so prophezeie ich Ihnen voraus, dass Sie vor den wenigsten Türen etwas bekommen werden. Ausgenommen vor den Türen der gutherzigen Mädchen wie ich. Jetzt höre ich nur das mutwillige Mädchen, liebe Minna. Und ich höre in Ihrem Verweise nur das liebe Minna. Ich will nicht mehr mutwillig sein, denn ich besinne mich, dass Sie allerdings ein kleiner Krüppel sind. Ein Schuss hat Ihnen den rechten Arm ein wenig gelähmt. Doch alles wohl überlegt, so ist auch das so schlimm nicht. Umso viel sicherer bin ich vor Ihren Schlägen. Fräulein. Sie wollen sagen, aber Sie umso viel weniger vor meinen. Nun, nun, lieber Tellheim, ich hoffe, Sie werden es nicht dazu kommen lassen. Sie wollen lachen, mein Fräulein. Ich beklage nur, dass ich nicht mitlachen kann. Warum nicht? Was haben Sie denn gegen das Lachen? Kann man denn auch nicht lachend sehr ernsthaft sein? Lieber Major, das Lachen erhält uns vernünftiger als der Verdruss. Ihre lachende Freundin beurteilt Ihre Umstände weit richtiger als Sie selbst. Weil Sie verabschiedet sind, nennen Sie sich an Ihre Ehre gekränkt. Weil Sie einen Schuss in dem Arme haben, machen Sie sich zu einem Krüppel. Ist das keine Übertreibung? Ich wette, wenn ich Ihren Bettler nun vornehme, dass auch dieser ebenso wenig Stich halten wird. Wenn Ihnen nichts übrig geblieben ist, als was mein Oheim für Sie mitbringt. Ihr Oheim, gnädiges Fräulein, wird für mich nichts mitbringen. Nichts als die 2000 Pistolen, die Sie unseren Ständen so großmütig vorschossen. Hätten Sie doch nur meinen Brief gelesen, mein Fräulein. Nun ja, ich habe ihn gelesen. Ach. Aber was ich über diesen Punkt darin gelesen, ist mir ein wahres Rätsel. Sie erinnern sich, gnädiges Fräulein, dass ich Order hatte, in den Ämtern Ihrer Gegend die Kontribution mit der äußersten Strenge Bar beizutreiben. Ich wollte mir diese Strenge ersparen und schoss die fehlende Summe selbst vor. Ja, wohl erinnere ich mich. Ich liebte sie um dieser Tat willen, ohne sie noch gesehen zu haben. Die Stände gaben mir ihren Wechsel. Der Wechsel war für gültig erkannt. Aber mir ward bei Zeichnung des Friedens das Eigentum desselben streitig gemacht. Man erklärte ihn für eine Bestechung der Stände, weil ich sobald mit ihnen auf die niedrigste Summe einig geworden war. Hierdurch, mein Fräulein, halte ich meine Ehre für gekränkt. Nicht durch den Abschied, den ich gefordert haben würde, wenn ich ihn nicht bekommen hätte. Sie sind ernsthaft, mein Fräulein? Warum lachen Sie nicht? Ich lache ja. Oh, ersticken Sie dieses Lachen, Telheim. Ich beschwöre Sie. Es ist das schreckliche Lachen des Menschenhasses. Die Tat, die Sie einmal um 2000 Pistolen bringen sollte, erwarb mich Ihnen. Ohne diese Tat würde ich nie begierig gewesen sein, Sie kennenzulernen. Oh, über die wilden, unbiegsamen Männer, die nur immer ihr stieres Auge auf das Gespenst der Ehre heften, für alles andere Gefühl sich verhärten. Hier, hier, Ihr Auge. Auf mich, Telheim. Woran denken Sie? Sie hören mich nicht. Wo sind Sie, Telheim? Nun, es ist Zeit, dass wir abbrechen. Kommen Sie. Franziska, lass den Wagen vorfahren. Nein, Franziska, ich kann nicht die Ehre haben, das Fräulein zu begleiten. Mein Fräulein... Ich muss Ihnen ins Wort fallen, Herr Major. Unser Gespräch würde ganz anders ausgefallen sein, Telheim, wenn ich mit der guten Nachricht angefangen hätte, die Ihnen der Chevalier de la Marlinière nur eben zu bringen kam. Chevalier de la Marlinière? Wer ist das? Es mag ein ganz guter Mann sein, Herr Major, bis auf... Schweig, Franziska. Gleichfalls ein verabschiedeter Offizier. Ach, der Leutnant Ricot. Er versicherte, dass er Ihr Freund sei. Ich versichere, dass ich seiner nicht bin. Und dass ihm, ich weiß nicht, welcher Minister vertraut habe, Ihre Sache sei dem glücklichsten Ausgang nahe. Wie kämen Ricot und ein Minister zusammen? Etwas zwar muss in meiner Sache geschehen sein, denn nur jetzt erklärte mir der Kriegszahlmeister, dass ich mein schriftlich gegebenes Ehrenwort nicht eher von hier zu gehen, als bis man mich völlig entladen habe, wieder zurücknehmen können. Das wird es aber auch alles sein. Man wird mich wollen laufen lassen. Allein, man irrt sich. Ich werde nicht laufen. Er soll mich hier das äußerste Elend vor den Augen meiner Verleumder verzehren. Hartnäckiger Mann! Ich brauche keine Gnade, ich will Gerechtigkeit. Meine Ehre! Die Ehre eines Mannes wie Sie! Nein, mein Fräulein, Sie werden von allen Dingen recht gut urteilen können, nur hierüber nicht. Die Ehre ist nicht die Stimme unseres Gewissens, nicht das Zeugnis weniger Rechtschaffener. Nein, nein, ich weiß wohl. Die Ehre ist die Ehre. Kurz, mein Fräulein, Sie haben mich nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen, wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugtuung geschieht, so kann ich, mein Fräulein, der Ihrige nicht sein. Es ist ein nichtswürdiger Mann, der sich nicht schämet, sein ganzes Glück einem Frauenzimmer zu verdanken, dessen blinde Zärtlichkeit... Und das ist Ihr Ernst, Herr Major? Franziska! Werden Sie nicht ungehalten, mein Fräulein? Jetzt wäre es Zeit. Was rätst du mir, Franziska? Ich rate nichts. Aber freilich macht er es Ihnen ein wenig zu bunt. Sie sind ungehalten, mein Fräulein. Ich? Im geringsten nicht. Wenn ich Sie weniger liebte, mein Fräulein. Oh, gewiss, es wäre mein Unglück. Und sehen Sie, Herr Major, ich will Ihr Unglück auch nicht. Nein, keines muss das andere weder glücklicher noch unglücklicher machen. So will es die wahre Liebe. Ich glaube Ihnen, Herr Major. Und Sie haben zu viel Ehre, als dass Sie die Liebe verkennen sollten. Spotten Sie, mein Fräulein? Hier, nehmen Sie den Ring wieder zurück, mit dem Sie mir Ihre Treue verpflichtet. Sie haben sich doch wohl nicht bloß geziert. Wir wollen einander nicht gekannt haben. Gott, so kann Minna sprechen. Sie können der Meinige in einem Falle nicht sein. Ich kann die Ihrige in keinem sein. Ihr Unglück ist wahrscheinlich... Meines ist gewiss. Leben Sie wohl. Wohin, liebste Minna? Mein Herr, Sie beschimpfen mich jetzt mit dieser vertraulichen Benennung. Was ist Ihnen, mein Fräulein? Wohin? Lassen Sie mich, meine Tränen vor Ihnen zu verbergen. Wache!